Ich sitze hier draußen vorm Sechseckbau mit zwei Musikern, die eine neue Band gegründet haben hier in Kiel. Das eine ist Lukas, moin Lukas. Moin, hi. Und zu meiner Rechten sitzt Mathis, moin Mathis. Moin. Ihr beide seid Mitglieder der Band Kontrapost, gerade neu gegründet. Wenn wir auf die Band blicken, euch gibt es jetzt ganz neu. Lukas, wie ist das Projekt entstanden? Ja, so ganz neu ist das Projekt eigentlich gar nicht. Hat angefangen vor 2 Jahren. Und ich habe Musiker gesucht, die ganzen Songs, die so die letzten Jahre, die ich so geschrieben habe, dass die ja auf die Bühne kommen. Aber genau, eigentlich gibt es uns so seit letzten Sommer richtig. Da haben wir den ersten Gig gespielt, hatten ein paar Gigs dann im Laufe des Jahres, haben im Dezember dann die erste Single aufgenommen und jetzt kam die erste Single raus und die nächsten Gigs stehen an. Ja, die Single, die rauskam, die heißt Nomad und wir hören da mal kurz rein. Woman, where do you go? She's a nomad. Nomad haben wir jetzt gerade gehört. Sehr funky Grooves hier in der Mucke drin. Ich würde sagen, es war auch immer so schon ein bisschen das, so deine Musik, die du gemacht hast bei Tech-Tetke, war ja auch so ein bisschen funky-mäßig, oder? Ja. Also irgendwas, was dir und euch auch liegt. Ja, auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Ich finde das super, wenn man auch tanzen kann. Macht einfach Bock, die Mucke. Ja. Und wenn das Groove, die Leute tanzen, das ist eigentlich so das, was wir wollen. Dass die Leute tanzen. Wenn wir auf die Single blicken und auch ein bisschen auf eure Band, dann heißt so, die Texte sollen irgendwie treiben. Worum geht es auch zum Beispiel in Nomad jetzt? Und in der Musik auch, die ihr machen möchtet? Ja, das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so gerne beantworte. Ja, es gibt da eine Story zu, aber die... Ja. Nee, die möchte ich auch gar nicht erzählen, weil ich möchte, dass die Leute da ihre eigene Story zu aufbauen und man kann schon vermuten, worum es da geht, aber der Song fängt da nicht ein bisschen... Die erste Zeile ist eigentlich gar nicht... Ist ein bisschen pessimistisch. Everybody lose in the end. Damit geht's los. Es geht eigentlich so um zwei Menschen, die irgendeine Art Beziehung haben und aber in unterschiedliche Richtungen wollen. Und der eine von beiden ist eher so ein bisschen rastloser, deshalb auch Nomad. Und das bringt die beiden Menschen dann auseinander. Auch ein schönes Brett, was sich irgendwie da immer wieder aufbaut. Ich mag besonders hinten dann so den Song-Ausgang, so die letzten 1,5 Minuten gefallen mir sehr gut. Mhm. Ja, das Synth-Solo da und dann der letzte Chorus. Ja. Das ist irgendwie alles spontan dann beim Aufnehmen entstanden. Ne? Das Idee. Solo hinten raus. Ja, und, ja, genau. Ja. Und dann hat es uns super gefallen. Ja, das ist eigentlich ganz geil, wenn... Also wir sitzen hier draußen auf dem Flexeckbau, hier fahren auch ein paar Fahrzeuge noch vorbei und es windet auch ein bisschen. Das ist echt das Schöne, wenn man ins Studio geht und man dann auch noch so viel Raum lässt, dass sich Dinge verändern können und dass dann irgendwie auch spontan Ideen da Einzug halten. Auch wenn wir den Song schon oft gespielt haben und ich den Song ungefähr vor 2 Jahren auch geschrieben habe, verändert er sich natürlich auch mit den Musikern und dann mit der Situation. Ich glaube, wir haben den noch nie 2-mal gleich gespielt. Ja, das kann auch. Kann mir eh nicht merken, was ich spiele. Apropos Bühne, wann kann man euch eigentlich mal wieder live sehen? Ja, der nächste Gig ist ja jetzt Samstag, also nächsten Samstag bei der Kulturrotation, also am 25.05. 18 Uhr in der Räucherei. Ja. Oh, stimmt, gleich dann die größte Location, die ihr euch gecatcht habt. Ja, das haben wir irgendwie geschafft. Und dann ist am 1.06. spielen wir 2 Gigs an einem Tag, 14.30 Uhr auf der Kiellinie. Und wenn ihr dann noch nicht genug von uns habt, geht ihr aufs High Humidity Festival im Waldhaus, spielen wir um 17.30 Uhr. Viel unterwegs schon, so wie so Festival-Sommerprogramm, einmal in Kiel abklappern. So muss das sein.